Hello, good morning, Reinhard and Daniel is back. Hallo, guten Morgen, Reinhard und Daniel sind zurück. Vers 8. When your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciple to glorify my Father. Wenn euer Leben reichlich Frucht bringt, beweist ihr, dass ihr meine reifen Jünger seid, die meinen Vater verherrlichen. This is a beautiful, a simple and yet a deep truth. Das ist eine herrliche, einfache, aber trotzdem tiefe Wahrheit. So look, we all should have the desire to glorify our Father in heaven. Wir alle sollten den Wunsch haben, unseren Vater im Himmel zu verherrlichen. And the Bible says that the way we glorify him, die Bibel sagt, die Art und Weise, wie wir ihn verherrlichen, is to bear an abundance of fruit. Ist, reichlich Frucht zu bringen. Remember, let's go back to the beginning. Erinnerst du dich an den Anfang? Who initiated the whole thing of an abundance of fruit? Wer initiierte überreiche Frucht? The Father. Der Vater. The Father is the farmer. He is the vine dresser. Der Vater ist der Bauer. Er ist der Weingärtner. The Father will do everything so that you will have an abundance of fruit. Der Vater wird alles tun, damit du reichlich Frucht trägst. And when you don't bear fruit, he will even lift you up so that you will bear fruit. Und wenn du keine Frucht bringst, wird er dich sogar aufrichten, damit du Frucht bringst. And when you bring fruit, he will produce and he will bring even more fruit, an abundance of fruit. Und wenn du Frucht bringst, dann wird er dich beschneiden, damit du sogar noch mehr, nämlich überreiche Frucht bringst. This is so beautiful. Das ist so schön. So the Father does everything that we will bear fruit. Der Vater tut also alles, damit wir Frucht bringen. Now we glorify the Father, but he made it happen. Jetzt verherrlichen wir den Vater, aber er machte es möglich. You see, God has a deep desire to glorify his own name. Gott hat ein tiefes Verlangen, seinen eigenen Namen zu verherrlichen. And since your fruitful life glorifies his name, he will do whatever needs to be done that you will bring glory to him. Und da dein fruchtbares Leben ihn verherrlicht, wird er alles tun, damit dein Leben ihm Ehre bringt. Your part is stop trying to be a religious fruit tree. Dein Teil ist es, aufzuhören, ein religiöser Obstbaum zu sein. Ich muss Frucht bringen, ich muss Frucht bringen. No. Nein. Surrender, live in intimacy with him and you will be very fruitful. Gib dich hin, lebe in Intimität mit ihm und du wirst sehr fruchtbar sein. Because the Father himself is going to make it happen. Denn der Vater höchstpersönlich wird dafür sorgen. But look, Jesus is telling us something else. Doch schau, Jesus sagt noch etwas anderes. He said our abundance of fruit not only glorifies the Father. Er sagt, dass unsere reichliche Frucht nicht nur den Vater verherrlicht, but it demonstrates that we are mature disciples. Sondern es beweist, dass wir reife Nachfolger sind. Do you know, guys, in my mentoring, weißt du, in meinem Mentoring, I recorded a whole series about the maturity, how we can learn to be mature Christians. Habe ich eine ganze Serie aufgenommen, wie wir lernen können, reife Christen zu sein. Do you know, Jesus has an incredible desire that his children learn to come to maturity. Jesus hat den großen Wunsch, dass seine Nachfolger lernen, in die Reife zu kommen. You know, it is such a longing in the heart of God that he doesn't have immature little babies. Es ist solch ein Verlangen im Herzen Gottes, dass er keine unreifen kleinen Babys hat. But then he has mature children who demonstrate his goodness. Sondern reife Kinder, die seine Güte demonstrieren. And who represent him very well. Und die ihn sehr gut repräsentieren. So, what I find so beautiful here is, was ich hier so schön finde, ist, that maturity doesn't come by working hard, studying hard, praying much. Dass Reife nicht dadurch entsteht, dass man hart arbeitet, viel studiert oder viel betet. Now, praying a lot and studying the Bible a lot is wonderful. Viel zu beten und die Bibel zu studieren ist wunderbar. Learning is wonderful. Zu lernen ist wunderbar. But that is not how maturity comes. Aber dadurch kommt keine Reife. The Bible is telling us here that maturity comes by bringing an abundance of fruit. Die Bibel sagt uns hier, dass Reife dadurch kommt, indem man reichlich Frucht bringt. So let's go back. Also lass uns zurückgehen. How do you bring an abundance of fruit? Wie bringst du viel Frucht? Abiding in him. Durch in ihm bleiben. Living a life relationship with him. In lebendiger Beziehung mit ihm leben. Make him the life source of everything. Ihn zur Lebensquelle von allem machen. Bring the fruit not externally but internally. die Frucht nicht äußerlich, sondern innerlich bringen. Trusting him and surrendering to him on a constant basis. Ihm beständig vertrauen und hingegeben sein. So in simple word, when simple words, when we trust the finished work of the cross of Jesus Christ. In einfachen Worten, wenn wir dem vollbrachten Werk am Kreuz von Jesus Christus vertrauen and completely surrender to him, und uns ihm völlig hingeben, then the natural response will be that we will be very fruitful people. Dann ist die natürliche Konsequenz, dass wir sehr fruchtbare Menschen sein werden. And that also means we've become mature children of God. Und das bedeutet auch, reife Kinder Gottes zu werden. So the more effort you have in your life to try to be a good Christian, the more immature you actually are. Je mehr Anstrengung du in deinem Leben aufwenden musst, um ein guter Christ zu sein, desto unreifer bist du tatsächlich. I did not say that you should not be a good Christian. Ich sage nicht, dass du kein guter Christ sein solltest. What I said is this. Ich habe Folgendes gesagt. The more effort you put in, of your own effort, your own strength, your own wisdom, je mehr deiner eigenen Anstrengung, deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Weisheit du hinein investierst, to be a good Christian, um ein guter Christ zu sein, the less fruitful you will be, desto weniger Frucht wirst du bringen. Think about it. Denk darüber nach. If your fruitfulness is because you've worked so hard, you've put so much effort in there and you're such a clever person, wenn deine Fruchtbarkeit daher kommt, dass du so hart gearbeitet hast, so viel investiert hast und ein so schlauer Mensch bist, who gets the glory, you or the Father? Wer bekommt dann die Ehre, du oder der Vater? You. Du. But the Bible says abundant fruit glorifies the Father. Doch die Bibel sagt, reiche Frucht verherrlicht den Vater. See, abundant fruit only glorifies the Father because it comes from him and through him and goes back to him. Reiche Frucht verherrlicht den Vater, weil sie von ihm und durch ihn kommt und wieder zu ihm zurückgeht. You know, Romans 11, verse 36 has become a scripture that has guided me so much. Römer 11, 36 wurde zu einer Bibelstelle, die mich so sehr geleitet hat. From him. Denn von ihm. And through him. Und durch ihn. And to him. Und zu ihm. Are all things. Sind alle Dinge. So a mature Christian and disciple who glorifies the Father is not one who struggles to be a good Christian. Ein reifer Nachfolger ist nicht nie jemand, der sich abmüht, um ein guter Christ zu sein. But one who lives in trust and surrender and allows the internal fruit to grow through the Holy Spirit. Sondern jemand, der im Vertrauen und in Hingabe lebt und der inneren Frucht des Heiligen Geistes erlaubt zu wachsen. So you have to say what I recently said. Du musst also sagen, was ich kürzlich sagte. When people try to praise me for what a nice man I am. Wenn die Leute mich dafür rühmen, was für ein toller Mann ich bin. I said, please stop that. Sage ich, bitte höre auf damit. I said, take the grace and the goodness and the work of God out of my life. Nimm die Gnade und Güte Gottes aus meinem Leben weg. And what's left is a man that you would not want to be in the same house with. Und es würde ein Mann übrig bleiben, mit dem du nicht im selben Haus sein willst. So the fruit that you see in my life glorifies the Father. It has to do with him. It doesn't have to do with me. Also die Frucht, die du in meinem Leben siehst, verherrlicht den Vater. Sie kommt von ihm und nicht von mir. And that's the beautiful thing. Und das ist etwas so Schönes. Trust and surrender brings you fruit and glorifies him and makes you mature. Vertrauen und Hingabe lässt dich Frucht bringen. Es ehrt ihn und bringt dich zur Reife. Christian life is so much fun. Das Christenleben macht so viel Spaß. See you tomorrow. Bis morgen.